Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Mit einigen Sendungen haben wir diese Woche an Thomas Bernhard erinnert, der am 9. Februar 90 geworden wäre. In den Tonspuren und in den Radiogeschichten konnte man diese Woche Thomas Bernhard selbst hören. Heute im Ö1 Hörspieltermin liest Peter Simonischek Texte aus Thomas Bernhards Werken. Bernhards langjähriger Lektor bei Surkamp, Raimund Fellinger, hat sie ausgewählt. Und zwar unter dem Titel Thomas Bernhard für Boshafte. Das Boshafte bei Bernhard, so Raimund Fellinger, sei klarerweise eine Übertreibung und entstamme genau konturierten Figuren, die im Gesamttext häufig auch das genaue Gegenteil des Gesagten vertreten. Wir werden in der nächsten Stunde auch des Öfteren der Figur des Kunstkritikers Reger aus Bernhards Roman Alte Meister begegnen. Das Boshafte sei, so Bernhards Lektor Raimund Fellinger, ein nach allen möglichen und unmöglichen Regeln der literarischen Produktion geübtes, brillantes Verfahren, um das eigene und das fremde Böse zu vernichten, damit das weltverhöhnende Lachen über die Sinnsuche und die Sinnlosigkeit triumphieren könne. Sie hören Ausschnitte aus Alte Meister, Holzfällen, Frost, Das Kalkwerk, Beton und Der Untergeher, jenem 1983 veröffentlichten Roman, der de facto ein großer Monolog ist und in dem zwei junge, angehende Konzertpianisten an den unerreichbaren Fähigkeiten des Dritten scheitern. Und der Dritte ist Glenn Gould, dessen Goldberg-Variationen Sie auch in dieser Sendung hören werden. Was ich schreibe, so Thomas Bernhard, kann man nur verstehen, wenn man sich klar macht, dass zuallererst die musikalische Komponente zählt. Und dass erst an zweiter Stelle das kommt, was ich erzähle. Politische Morgenandacht. Die Katastrophe fängt damit an, dass man aus dem Bett steigt. Wenn der Zeitungsleser die Zeitung in der Frühe aufmacht, verdirbt sich der Zeitungsleser schon in der Frühe den Magen und den ganzen Tag und auch noch die darauffolgende Nacht, so Reger, weil er mit einem immer noch größeren politischen Skandal konfrontiert ist, mit einer immer noch größeren politischen Schweinerei, so Reger. Der Zeitungsleser liest in diesem Land ja schon jahrelang in der Zeitung nur mehr noch Skandale. Auf den ersten drei Seiten die politischen und auf den folgenden Seiten die übrigen. Aber er liest nur mehr noch Skandale, weil die österreichischen Zeitungen nur mehr noch von Skandalen und von Schweinereien schreiben, von sonst nichts. Die österreichischen Zeitungen haben einen solchen Niedrigkeitsgrad erreicht, dass auch das ein Skandal ist, sagte Reger. Es gibt keine niedrigeren und gemeineren und abstoßenderen Zeitungen auf der Welt als die österreichischen. Aber diese österreichischen Zeitungen sind ja notgedrungen so scheußlich und so niedrig, weil die österreichische Gesellschaft und vor allem die politische österreichische Gesellschaft und weil eben dieser Staat so scheußlich und so niedrig ist. Auf der Öde der österreichischen Republik herrschen abwechselnd unter den entsetzlichsten und perfidesten Geistzuständen die Niedertracht und der Stumpfsinn. Die Saat der Revolution ist uns als unser eigener Ruin aufgegangen. Wir werden, Leichenflederer, als die Generation ohne Genie in die Geschichte eingehen. Eine gespenstische Symmetrie der Minderwertigkeit und der Ausweglosigkeit aus der Minderwertigkeit ist unsere Verfassung geworden. Unser Volk ist ein Volk ohne Vision, ohne Inspiration, ohne Charakter. Intelligenz, Fantasie sind ihm keine Begriffe. Ein Volk von Schleichhändlern und Dilettanten zeugte sich in jedem Augenblick in seinem alpenländischen Exklusivschwachsinn fort. Es exaltiert sich auf dem ihm verbliebenen Miniaturterritorium, einer Mischung aus Freilichtmuseum für ordinäre Weltenbummler und Irrenanstalt, in der fürchterlichsten Verkrampfung der ihm zum Selbstzweck gewordenen Mimikrie. Das allgemeine Niveau überschreitet sich selbst nicht. Und die Politiker, von den Politikern ist die Rede, und die Künstler, von den Künstlern ist die Rede, die Wissenschaft ist ein einziger Exodus, sind, wie ich mit allen nur denkbaren Schrecken in meinen Augen tagtäglich beobachten kann, die pragmatisierten Erfinder einer immer noch tiefer ins Fatale und Lächerliche zu drückenden Welt. Während der Fortschritt ins Absolute, Geistige und also Künstlerische und also Fundamentale und also Staatspolitische Nichts hinunter, dem aus Liebe an sein Herkunftsland Gefesselten zu der grauenhaftesten aller Visionen wird, verlängert sich die Skala der perversen Gefühlshypophyse des Volkes und seiner Gesellschaft ins grotesk Unendliche. Wohin man schaut, ein integrales Gebilde aus Bergen und Strömen von theatralischen Oberflächenkontemplationen in Agonie. Eine Harmonie von zerbrochenen Dimensionen im Koma. Ihrer beider Zusammensein, zu dieser Zusammenleben, wäre von Anfang an falsch gewesen. Aber ehrlich gesagt, soll Konrad zuvor gesagt haben, welches Zusammensein ist nicht ein falsches? Welche Ehe ist nicht eine vollkommen falsche? Verkehrte, also einmal zustande gekommen, unaufrichtige, fürchterliche. Welche Freundschaft nicht ein Trugschluss? Welche zusammenlebenden Menschen könnten sich denn in Wahrheit als glücklich oder auch nur als intakt bezeichnen? Nein, lieber Froh, das Zusammenleben gleich welcher Leute, gleich welcher Menschen, gleich welchen Standes, gleich welchen Herkommens, gleich welcher Profession, mag man die Sache drehen, wie man will, ist, solange es dauert, ein gewaltsames. Einfach von Natur heraus immer schmerzvolles. Zugleich, wie wir wissen, das eingängigste, grauenhafteste Beweismittel für die Natur, aber auch das martervollste wird zur Gewohnheit, soll Konrad gesagt haben. Und so gewöhnen sich die, die zusammenleben, zusammen vegetieren nach und nach an ihr Zusammenleben und zusammen vegetieren und also an ihre gemeinsame, von ihnen selber als Mittel der Natur zum Zwecke der Natur Marter hervorgerufene, gemeinsam erduldete Marter und gewöhnen sich schließlich an diese Gewohnheit. Das sogenannte ideale Zusammenleben sei eine Lüge. Da es das sogenannte ideale Zusammenleben nicht gibt, habe auch niemand ein Recht auf ein solches. in eine Ehe gehen heiße, wie in eine Freundschaft gehen, den Zustand doppelter Verzweiflung und doppelter Verbannung ganz bewusst auf sich nehmen. Aus der Vorhölle des Alleinseins in die Hölle des Zusammenseins gehen. Wir sagen ja auch, wir lieben unsere Eltern und hassen sie in Wirklichkeit. Denn wir können unsere Erzeuger nicht lieben, weil wir keine glücklichen Menschen sind. Unser Unglück ist kein eingeredetes wie unser Glück, das wir uns täglich einreden, damit wir überhaupt den Mut haben, aufzustehen und uns zu waschen, anzuziehen, den ersten Schluck zu machen, den ersten Bissen hinunterzubringen. Weil wir an jedem Morgen unweigerlich daran erinnert sind, dass uns unsere Eltern in entsetzlicher Selbstüberschätzung und tatsächlich in ihrem Zeugungsgrößenwahn gemacht und geworfen und in diese doch mehr scheußliche und widerwärtige und tödliche als erfreuliche und nützliche Welt gestellt haben. Unsere Hilflosigkeit verdanken wir unseren Erzeugern, unsere Unbeholfenheit, alle unsere Schwierigkeiten, mit welchen wir zeitlebens nicht fertig werden. Zuerst hatte es geheißen, dieses Wasser darfst du nicht trinken, denn es ist vergiftet. Und dann hat es geheißen, dieses Buch darfst du nicht lesen, denn dieses Buch ist vergiftet. Wenn du dieses Wasser trinkst, gehst du daran zugrunde, sagten sie. Dann, wenn du dieses Buch liest, gehst du daran zugrunde. Sie führten dich in die Wälder, sie steckten dich in finstere Kinderzimmer, um dich zu verstören. Sie stellten dich Menschen vor, die du sofort als deine Vernichter erkannt hast. Sie zeigten dir Landschaften, die für dich tödlich gewesen sind. Sie warfen dich in Schulen hinein, wie in Verliese. Sie trieben schließlich deine Seele aus dir heraus, um sie umkommen zu lassen in ihrem Sumpf und in ihrer Öde. So wurde dein Herz von ihnen schon früh aus dem ihm entsprechenden Rhythmus gebracht, bis es schließlich irreversibel, wie die Ärzte sagen, krank geworden ist, weil sie diesem deinem Herzen gegenüber niemals Ruhe gegeben haben. Die Lehrer verderben die Schüler. Das ist die Wahrheit. Das ist eine jahrhundertealte Tatsache. Und die österreichischen Lehrer insbesondere verderben in den Schülern vor allem von Anfang an den Kunstgeschmack. Alle jungen Menschen sind ja zuerst aufgeschlossen allem gegenüber, also auch der Kunst. Aber die Lehrer treiben ihnen die Kunst gründlich aus. Die in der Überzahl stumpfsinnigen Köpfe der österreichischen Lehrer gehen auch heute immer rücksichtslos vor gegen die Sehnsucht ihrer Schüler nach Kunst und überhaupt nach dem Künstlerischen, von welchem alle jungen Menschen von Anfang an und auf die natürlichste Weise fasziniert und begeistert sind. Die Lehrer sind aber durch und durch kleinbürgerlich und gehen instinktiv gegen die Kunstfaszination und die Kunstbegeisterung ihrer Schüler vor, indem sie die Kunst und überhaupt alles Künstlerische auf ihren eigenen, deprimierenden, stupiden Dilettantismus herunterdrücken und in den Schulen die Kunst und das Künstlerische überhaupt zu ihrem ekelhaften Flöten und genauso ekelhaften wie stümperhaften Chorgesang machen, was die Schüler abstoßen muss. So versperren die Lehrer schon von Anfang an ihren Schülern die Zugänge zur Kunst. Die Lehrer wissen nicht, was Kunst ist, also können sie es ihren Schülern auch nicht sagen und ihnen nicht beibringen, was Kunst ist, und sie führen sie nicht auf die Kunst zu, sondern drängen sie von der Kunst ab in ihr widerliches, sentimentales, gesangliches und instrumentales Kunstgewerbe, das ihre Schüler abstoßen muss. Es gibt keinen billigeren Kunstgeschmack als den der Lehrer. Die Lehrer verderben schon in der Volksschule den Kunstgeschmack der Schüler. Sie treiben ihren Schülern von Anfang an die Kunst aus, anstatt ihnen die Kunst und insbesondere die Musik aufzuklären und zu einer Lebensfreude zu machen. Aber die Lehrer sind ja nicht nur, was die Kunst betrifft, die Verhinderer und die Vernichter. Die Lehrer sind alles in allem ja schon immer die Lebens- und Existenzverhinderer gewesen. Anstatt die jungen Menschen das Leben zu lehren, ihnen das Leben aufzuschlüsseln, ihnen das Leben zu einem tatsächlich unerschöpflichen Reichtum ihrer eigenen Natur zu machen, töten sie es in ihnen ab. Sie tun alles, um es in ihnen abzutöten. Die meisten unserer Lehrer sind armselige Kreaturen, deren Lebensaufgabe darin zu bestehen scheint, den jungen Menschen das Leben zu verrammeln und schließlich und endlich zu einer fürchterlichen Deprimation zu machen. In den Lehrerberuf drängen ja auch nur die sentimentalen und perversen Kleinköpfe aus dem unteren Mittelstand. Die Lehrer sind die Handlanger des Staates, und wo es sich, wie bei diesem österreichischen Staat heute, um einen geistig und moralisch total Verkrüppelten handelt, um einen, der nichts als die Verrohung und Verrottung und das gemeingefährliche Chaos lehrt, sind naturgemäß auch die Lehrer geistig und moralisch verkrüppelt und verroht und verrottet und chaotisch. Mit jungen Leuten reden führt zu nichts, dachte ich. Wer das Gegenteil behauptet, ist ein Heuchler. Denn die jungen Leute sagen den Älteren und Alten nichts. Das ist die Wahrheit. Es ist absolut uninteressant, was junge Leute alten Leuten sagen. Absolut, dachte ich. Und es ist die größte Heuchelei, das Gegenteil zu behaupten. Es ist immer modern gewesen zu sagen, die Alten sollen mit den Jungen reden, weil die Jungen den Alten sehr viel zu sagen hätten. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Jungen haben den Alten überhaupt nichts zu sagen. Selbstverständlich hätten die Alten den Jungen etwas zu sagen, aber die Jungen verstehen ja nicht, was die Alten zu ihnen sagen, weil sie es gar nicht verstehen können und deshalb auch gar nicht verstehen wollen. Philosophisches Mittagessen. Geistesübungen haben wir zusammen gemacht und sind sehr oft gut essen gegangen. Nach Trastevere, dachte ich. Gut essen einerseits, gut denken andererseits. Das waren sehr oft Spadolinis Worte gewesen, die er mir eingehämmert hat. Und die mich gerettet haben, zweifellos. Die Toilettenfrage und die Tischdeckenfrage sind in Wien nicht gelöst, sagte Reger. In jeder Großstadt der Welt, und ich habe schließlich beinahe alle bereist und die meisten von ihnen mehr als nur oberflächlich kennengelernt, bekommen sie als Selbstverständlichkeit ein sauberes Tischtuch auf den Tisch, bevor sie mit ihrer Mahlzeit anfangen. In Wien ist ein sauberes Tischtuch oder wenigstens eine saubere Tischplatte durchaus keine Selbstverständlichkeit. Und mit den Toiletten verhält es sich genauso. Die Wiener Toiletten sind die ekelerregendsten, nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt. Was haben Sie von einem vorzüglichen Essen, wenn Ihnen schon bevor Sie zu essen anfangen, in der Toilette der Appetit vergeht? Und was haben Sie nach einem vorzüglichen Essen, wenn es Ihnen dann in der Toilette den Magen umdreht, sagte er. Die Wiener haben, wie die Österreicher insgesamt, keine Toilettenkultur. Ein österreichischer Abort ist immer eine Katastrophe gewesen, sagte Reger. Die meisten Menschen, über 98%, sagt Oehler, haben weder Geisteskälte noch Geistesschärfe und haben nicht einmal Verstand. Diesen Beweis hat zweifellos die ganze bisherige Geschichte erbracht. Wohin wir schauen, weder Geisteskälte noch Geistesschärfe, sagt Oehler. Alles eine riesige, eine erschütternd lange Geschichte ohne Geisteskälte und ohne Geistesschärfe und also ohne Verstand. Wenn wir die Geschichte anschauen, deprimiert vor allem ihre völlige Verstandeslosigkeit, von Geistesschärfe und Geisteskälte ganz zu schweigen. Insofern ist es keine Übertreibung zu sagen, die ganze Geschichte ist eine völlig verstandeslose Geschichte, wodurch sie auch eine vollkommen tote Geschichte ist. Wir haben zwar, sagt Oehler, wenn wir die Geschichte anschauen, wenn wir in die Geschichte hineinschauen, wozu es einem Menschen wie mir von Zeit zu Zeit nicht an Kühnheit fehlt, eine ungeheure Natur hinter, tatsächlich unter uns, aber in Wirklichkeit gar keine Geschichte. Die Geschichte ist eine Geschichtslüge, behaupte ich, sagt Oehler. Die großen Denker haben wir in unsere Bücherkasten gesperrt, aus welchen sie uns, für immer zur Lächerlichkeit verurteilt, anstarren, sagte er. Dachte ich, Tag und Nacht höre ich das Gejammer der großen Denker, die wir in unsere Bücherkasten gesperrt haben, diese lächerlichen Geistesgrößen als Schrumpfköpfe hinter Glas, sagte er, dachte ich. Alle diese Leute haben sich an der Natur vergriffen, sagte er. Das Kapitalverbrechen am Geiste haben sie begangen. Dafür werden sie bestraft und von uns in unsere Bücherkasten gesteckt. Für immer. Denn in unserem Bücherkasten ersticken sie. Das ist die Wahrheit. Unsere Bibliotheken sind sozusagen Strafanstalten, in welche wir unsere Geistesgrößen eingesperrt haben. Kant naturgemäß in eine Einzelzelle. Wie Nietzsche, wie Schopenhauer, wie Pascal, wie Voltaire, wie Montaigne. Alle ganz Großen in Einzelzellen, alle anderen in Massenzellen. Aber alle für immer und ewig, mein Lieber. Für alle Zeit und in die Unendlichkeit hinein. Das ist die Wahrheit. Und wehe, einer von diesen Kapitalverbrechern ergreift die Flucht, bricht aus, sofort wird er sozusagen fertig und lächerlich gemacht. Das ist die Wahrheit. Die Menschheit weiß sich gegen alle diese sogenannten Geistesgrößen zu schützen, sagte er, dachte ich. Der Geist wird, wo immer er auftaucht, fertig gemacht und eingesperrt. Und er wird naturgemäß immer sofort zum Ungeist gestempelt, sagte er. Dachte ich, während ich die Gastzimmerdecke betrachtete. Was geht in einem Gehirn vor, das die Vorstellung hat, der Mittelpunkt der Welt zu sein? Millionen von Mittelpunkten, die auftauchen und erlöschen. Das ist die Welt. Das ist alles. Das Gewöhnliche sitzt mit dem Außergewöhnlichen zusammen an einem Tisch und trinkt Bier und isst recht appetitlich aufgeschlagene Eier, spielt Schach oder Karten. Jedes einzelne Gewöhnliche und jedes einzelne Außergewöhnliche, das die Welt ist. Aber was ist das Gewöhnliche? Was ist das Außergewöhnliche? In der Sommerhitze, wie in der Winterkälte, sind die Menschen schrankenloser, weil hilfloser. Sie ziehen an Stricken, an deren anderem Ende die Welt zieht. Meine Welt. Dort vermuten sie sie. Oder da vermuten sie wieder sich. So kommt es ihnen vor, dass sie mit hoch erhobenem Kopf seien, was sie zu sein glauben. Der Mittelpunkt der Welt. Bin ich tot, ist die Welt tot. Das ist ihre Ansicht. Ihm, dem Maler, kämen die Menschen vor wie Ursachenauswüchse, die ans Unergründliche grenzen. Doch nur Grenzen. Das Bild, das ich in sommerlichen Gasthausgärten biete, mache es einem möglich, den Menschen auf ihre dümmsten Schliche zu kommen, auf ihre Welt zu kommen, auf die Welt zu kommen. Taktik, wo das Ordinäre den Kopf so hoch trägt wie das Königliche, das Brutale daherkommt wie die Urlaune aller Sanftmut, wie das Berühmteste, Lauterste, Unnachahmlichste. Der Gedanke an ein Glas Bier führt zu den allergrößten Überschätzungen, Überlegungen. Die Welt ist ja, was ich bin, fängt dort an, wo ich anfange und hört dort auf. Ist so schlecht wie ich, so gut, besser nicht, weil ich, ohne Frage, wie ich, trinkt gern, isst gern, weiß nicht ein Hundertstel, weil ich nicht ein Hundertstel weiß, berühmt sein, ja und nein. Zu viel, das heißt mehr Wissen, als ich habe, ist dir nicht zuträglich, weil ich dann krank wäre, ohne Lust. Das ist die Welt. Auf ein Rindfleisch eingeschränkt, auf ein Roastbeef. Der Mensch geht immer nur so weit, wie er glaubt, dass die Welt geht. Sein Abgrund ist auch der Abgrund der Welt. Ihre Niederlage auch die seinige. Thank you. Bernhards Hörspieltermin hören Sie heute Thomas Bernhard für Boshafte. Auszüge aus Romanen und Erzählungen Thomas Bernhards, präsentiert von Peter Simonischek. Die Politiker sind von Natur aus gegen die Künstler. Eine lebenslange Feindschaft von innen heraus, müssen Sie wissen. Die Künstler durchschauen die Politiker und durchschauen nichts als Dummköpfe, aufgeblähte Dummköpfe. Aber die Macht haben die Politiker. Die Politiker haben die Macht, den Staat zu ruinieren. Die Politiker ruinieren den Staat. Wer sonst? Jede dieser Kreaturen wird Politiker, um den Staat zu ruinieren. Keiner von diesen heutigen österreichischen Schriftstellern kann schreiben. Alle lügen sich eine widerwärtig sentimentale Epigonenliteratur in die Tasche, sagte Reger. Sie schreiben, gleich wo sie schreiben, nur Mist. Sie schreiben steiermärkischen und salzburgischen und kärntnerischen und burgenländischen und niederösterreichischen und oberösterreichischen und tirolischen und vorarlbergerischen Mist, schaufeln diesen Mist schamlos und ruhmsüchtig zwischen die Buchdeckel. So Reger. Sie sitzen in Wiener Gemeindewohnungen oder in kärntnerischen Gelegenheits- und Verlegenheitshuben oder in steiermärkischen Hinterhöfen und schreiben Mist, den epigonalen, stinkenden, kopf- und geistlosen österreichischen Schriftsteller Mist, sagte Reger, in welchem die pathetische Dummheit dieser Leute zum Himmel stinkt. So Reger. Ihre Bücher sind nichts als der Mist zweier oder schon gar dreier Generationen, die das Schreiben nie gelernt haben, weil sie das Denken nie gelernt haben. Einen totalen, geistlosen und Philosophie- und heimatheuchelnden, epigonalen Mist schreiben alle diese Schriftsteller, sagte Reger. Alle diese Bücher dieser mehr oder weniger ekelhaft staatsopportunistischen Schriftsteller sind nichts als abgeschriebene Bücher, sagte Reger. Jede Zeile in ihnen ist eine gestohlene, jedes Wort ein geraubtes. Diese Leute schreiben seit Jahrzehnten nur eine gedankenlose Literatur, die nur der Gefallssucht zuliebe geschrieben wird und die auch nur aus Gefallssucht veröffentlicht wird, so Reger. Sie tippen ihre abgrundtiefe Dummheit in die Maschine und heimsen für diese abgrundtiefe, abgeschmackte Dummheit alle nur möglichen Preise ein, sagte Reger. Da war ja selbst Stifter noch eine ganz große Erscheinung, sagte Reger, wenn ich nun einmal Stifter mit allen diesen österreichischen Dummköpfen, die heute schreiben, vergleiche. Philosophie und Heimatheuchelei, diese im Augenblick große Mode beinhaltet der Mist dieser Leute, sagte Reger, die zu keinem einzigen eigenen Gedanken befähigt sind. Die Bücher dieser Leute gehörten nicht in die Buchhandlungen, sondern gleich auf den Misthaufen, sagte Reger, wie ja überhaupt die ganze heutige österreichische Kunst auf den Misthaufen gehört. In gewisser Weise sind die Schauspieler Dummköpfe. Auch die Größten, auch die Berühmtesten laufen ihrer Mittelmäßigkeit davon und werden von der Mittelmäßigkeit eingeholt, ausnahmslos. Machen es sich zu leicht. Brillant, sagen die Leute, brillant. Aber es ist doch nur der Dilettantismus. In ihrer Nähe ist alles abgeschmackt. Vorgegebenes, Oberflächliches, selbst das Erhabenste fängt an zu stinken. Die Theaterkritiker und die sogenannten Theaterkritiker haben immer und lebenslänglich von der sogenannten Theaterdürre gelebt. Wie die Bauern und die sogenannten Landwirte von der Getreidedürre. Und die Bauern und die sogenannten Landwirte werden auch in Zukunft und wahrscheinlich, wenn nicht alles täuscht, nicht nur wie seit, sondern tief in alles künftige, vernünftige oder unvernünftige Menschengedenken hinein von der einträglichen Behauptung, es herrsche eine Getreidedürre existieren. Wie die Theaterkritiker und die sogenannten Theaterkritiker von der Behauptung, es herrsche eine Theater, genauer eine Theaterstückdürre. Sie alle bringen ihre Lebensmittel auf den Frühstückstisch, auch wenn es uns ab und zu bei und nach dem Genuss der Produkte der Bauern und der sogenannten Landwirte und bei und nach dem Genuss der Produkte der Theaterkritiker und der sogenannten Theaterkritiker schon beim Frühstück den Magen umdreht. Aber wessen Produkte sind schon einwandfrei, frisch oder gar beglückend? Und wer unter uns ist auch schon immer ein ehrlicher und tatsächlich appetitlicher Lieferant? Der Ruf nach der Gesundheitspolizei dröhnt uns ja tatsächlich fortwährend in den Ohren. Und mit den Vergifteten der Bauern und der sogenannten Landwirte und der Theaterkritiker und der sogenannten Theaterkritiker sind die Spitäler überfüllt. Es ist ganz einfach und überall zwischen Flensburg und Bozen zum Kotzen. Und dann machen diese Schriftsteller sogenannte Lesereisen und reisen kreuz und quer durch ganz Deutschland und durch ganz Österreich und durch die ganze Schweiz, und sie lassen kein noch so stumpfsinniges Gemeindeloch aus, um ihren Mist vorzulesen und sich feiern zu lassen, und lassen sich ihre Taschen mit Mark und mit Schillingen und mit Franken vollstopfen, so Reger. »Nichts ist widerlicher als eine sogenannte Dichterlesung«, sagte Reger. »Mir ist kaum etwas verhasster. Aber alle diese Leute finden nichts dabei, überall ihren Mist vorzulesen. Keinen Menschen interessiert im Grunde, was diese Leute sich zusammengeschrieben haben auf ihren literarischen Beutezügen. Aber sie lesen es vor. Sie treten auf und lesen es vor und machen einen Buckel vor jedem debilen Stadtrat und vor jedem stumpfsinnigen Gemeindevorstand und vor jedem germanistischen Maulaffen, so Reger. Sie lesen von Flensburg bis Bozen ihren Mist vor und lassen sie ohne geringste Skrupel auf schamlose Weise aushalten. Es gibt nichts Unerträglicheres für mich als eine sogenannte Dichterlesung, sagte Reger. Es ist abstoßend, sich hinzusetzen und den eigenen Mist vorzulesen, denn nichts anderes lesen ja alle diese Leute vor als Mist. Wenn sie noch recht jung sind, geht es ja noch, sagte Reger, aber wenn sie älter sind und schon in die 50 gehen und darüber, ist das nur ekelerregend. Aber gerade diese älteren Schreiber lesen ja, sagte Reger, überall vor, und sie steigen auf jedes Podium und sie setzen sich an jeden Tisch, um ihren Gedichte Mist vorzutragen, ihre stumpfsinnige, senile Prosa, so Reger. Selbst wenn ihr Gebiss keines ihrer verlogenen Wörter mehr in der Mundhöhle halten kann, steigen sie auf das Podium, gleich welchen Stadtsaales, und lesen ihren charlatanistischen Blödsinn, so Reger. Ein Sänger, der Lieder singt, ist ja schon eine Unerträglichkeit, aber ein Schriftsteller, der seine eigenen Erzeugnisse zum Besten gibt, ist noch viel unerträglicher, so Reger. Der Schriftsteller, der ein öffentliches Podium besteigt, um seinen opportunistischen Mist vorzulesen, und sei er selbst in der Frankfurter Paulskirche, ist ein miserabler Schmierenkomödiant, sagte Reger. Sehen Sie, Beethoven, der Dauerdepressive, der Staatskünstler, der totale Staatskomponist, die Leute bewundern ihn, aber im Grunde ist Beethoven doch eine durch und durch abstoßende Erscheinung. Alles an Beethoven ist mehr oder weniger komisch. Eine komische Hilflosigkeit hören wir fortwährend, wenn wir Beethoven hören. Das Grollende, das Titanenhafte, den Marschmusikstumpfsinn, selbst in seiner Kammermusik. Wenn wir Beethovens Musik hören, hören wir mehr Getöse als Musik. Das staatsdumpfe Marschieren der Noten, sagte Reger. Ich höre eine Zeit lang Beethoven, beispielsweise die Eroica, und höre aufmerksam, und ich komme tatsächlich in einen philosophisch-mathematischen Zustand hinein und befinde mich auch lange Zeit in einem philosophisch-mathematischen Zustand, sagte Reger, bis ich auf einmal den Schöpfer der Eroica sehe und mir alles zerbrochen ist. Weil in Beethoven tatsächlich alles marschiert. Ich höre die Eroica, die ja tatsächlich eine philosophische Musik ist, eine durch und durch philosophisch-mathematische, sagte Reger, und auf einmal ist mir alles verleidet und zerbrochen, weil ich, während die Philharmoniker das so selbstverständlich spielen, von einem Augenblick auf den anderen Beethovens Scheitern höre. Sein Scheitern höre, seinen Marschmusikkopf sehe. Verstehen Sie? Sagte Reger. Herr Peimann leidet, wie Sie wissen, an der unheilbaren Klassikerkrankheit, die sich, wie Sie ebenfalls wissen, in den letzten Monaten in ihm zu einer geradezu bösartig galoppierenden entwickelt hat. Und er wird, wie ich es sehe, bis an sein Lebensende nicht mehr aufhören, alle diese widerwärtigen, primitiven und ordinären englischen und französischen und spanischen Klassiker aufzuführen, die unter den Namen Shakespeare, Molière, Lope de Vega etc. bekannt und berüchtigt und leider in ihrer Primitivität und Vulgarität und Debilität nicht umzubringen sind. Meiner Meinung nach haben diese Schauerstücke-Schreiber die Theater in ganz Europa und tatsächlich in der ganzen Welt in Grund und Boden vergiftet, und zwar auf unabsehbare Zeit, die von dieser Klassikerseuche niemals mehr entsorgt werden kann, leider. Tschernobyl, diese sowjetisch-orthodoxe Lächerlichkeit, ist ja nichts gegen eines dieser an jedem Tag wenigstens einmal irgendwo auf der Welt in die Luft gehenden Shakespeare-Stücke. Ein Shakespeare'scher Sturm schadet Europa mehr als 10 Tschernobyl oder selbst Basler Katastrophen, glauben Sie mir. Allein Shakespeare hat die Theaterwelt auf Jahrhunderte, wenn nicht auf die Ewigkeit, verseucht und vernichtet, glauben Sie mir. Herr Peimann kündigt also an, er spielt im März den Tartüffe. Eines der dümmsten Theaterstücke übrigens, die jemals geschrieben und auf die Bühne gebracht worden sind. Glauben Sie mir. Überhaupt sind ja Theaterstücke gleich von wem das Dümmste, das auf die Bühne gebracht werden kann. Glauben Sie mir. Denn ich weiß, wie großartig es ist, wenn ein Glas Bier auf die Bühne gebracht wird. Glauben Sie mir. Niemals aber ein Theaterstück. Thank you. Das Publikum ist der Feind des Geistes. Deshalb habe ich für das Publikum nichts übrig. Es hasst den Geist und es hasst die Kunst. Und es will nur das Dümmste zur Unterhaltung. Alles andere ist nichts als Lüge. Mir ist aber das Dümmste zur Unterhaltung immer verhasst gewesen. Also muss mir das Publikum verhasst sein. Es ist und muss Feind bleiben. Bin ich anderer Ansicht, gehöre ich auf den Misthaufen des Publikums, das ich heute verabscheue, denn es tritt mit Füßen, was mir das Wichtigste ist. Es hat mich als ehemaliger und wahrscheinlich lebenslänglicher sogenannter Schauspielschüler immer nur interessiert, für Schauspieler zu schreiben gegen das Publikum, wie ich ja immer alles gegen das Publikum getan habe, alles gegen meine Leser oder meine Zuschauer, um mich retten, um mich bis zu dem äußersten, höchsten Grade meiner Fähigkeiten disziplinieren zu können. Europäische Provinzen. Wien ist heute eine durch und durch proletarisierte Stadt, für welche ein anständiger Mensch nur mehr noch Spott und Hohn und tiefste Verachtung übrig haben kann. Was in ihr groß oder auch nur beachtenswert gewesen ist, verglichen mit der übrigen Welt, ist längst tot. Die Gemeinheit und die Dummheit und die mit diesen beiden gemeinsame Sache machende Scharlatanerie beherrschen heute die Szene. Mein Wien wurde von geschmacklosen und geldgierigen Politikern von Grund auf ruiniert. Es ist nicht mehr wiederzuerkennen. An manchen Tagen weht noch die frühere Luft, aber nur kurze Zeit. Dann deckt der Abschaum, der sich in dieser Stadt in den letzten Jahren breit gemacht hat, wieder alles zu. Die Kunst ist in dieser Stadt nur mehr noch eine ekelerregende Farce. Die Musik ein abgeleierter Leierkasten, die Literatur ein Albtraum. Und von der Philosophie will ich gar nicht reden. Da fehlen selbst mir, der ich nicht zu den allerfantasielosesten gehöre, die Wörter. Lange Zeit hatte ich gedacht, Wien ist meine Stadt. Sogar, dass es mir Heimat ist. Aber jetzt muss ich doch sagen, ich bin doch nicht in einer von den Pseudosozialisten bis an den Rand mit ihrem Unrat angefüllten Kloake zu Hause. Auch ist mein Interesse, praktisch Musik zu hören, nicht mehr das von früher. Ich lese lieber allein für mich meine Partituren. Ist dieses Vergnügen auch ungemein kostspieliger. Aber was bieten diese Konzerte im Musikverein und im Konzerthaus heute schon? Die großartigen Kapellmeister von früher haben sich in plumpe, sensationshaschende Dompteure verwandelt und die Orchester sind unter diesen Dompteuren schwachsinnig geworden. Die Museen habe ich alle gesehen und das Theater ist das staubigste in ganz Europa. Das Burgtheater ist heute doch nichts anderes als eine geschmacklose, wenn auch unfreiwillige Parodie auf das Theater überhaupt, in welcher alles, was mit Geist zu tun hat, fehlt. Provinzialismus, Farce, ganz zu schweigen von den anderen Theatern, deren tagtäglicher Dilettantismus gerade für die neue, durch und durch abgeschmackte Gesellschaft recht ist. Die Stadt Salzburg selbst, die heute bis in die kleinsten Winkel hinein frisch gestrichen noch viel scheußlicher ist als damals vor 28 Jahren, war und ist gegen alles in einem Menschen und vernichtet es mit der Zeit. Das hatten wir sofort erkannt und waren aus ihr weg nach Leopoldskron. Die Salzburger waren immer fürchterlich wie ihr Klima. Und komme ich heute in diese Stadt, bestätigt sich nicht nur mein Urteil, es ist alles noch viel fürchterlicher. Aber gerade in dieser geist- und kunstfeindlichen Stadt bei Horwitz zu studieren, war sicher der größte Vorteil. Ist die Umgebung, in welcher wir studieren, uns feindlich gesinnt, so studieren wir besser als in einer solchen uns freundlich gesinnten. Der Studierende tut immer gut daran, einen Studienort zu wählen, der ihm feindlich gesinnt ist. Keinen, der ihm freundlich gesinnt ist. Denn der ihm freundlich gesinnte Ort nimmt ihm einen Großteil der Konzentration auf das Studium. Der ihm feindlich gesinnte dagegen ermöglicht ihm ein hundertprozentiges Studium, weil er sich auf dieses Studium konzentrieren muss, um nicht zu verzweifeln. Insofern ist Salzburg wahrscheinlich, wie alle anderen sogenannten schönen Städte, für ein Studium absolut zu empfehlen. Allerdings nur für einen starken Charakter. Ein Schwacher geht unweigerlich in der kürzesten Zeit zugrunde. 3 Tage sei Glenn in den Zauber dieser Stadt vernarrt gewesen. Dann habe er plötzlich gesehen, dass dieser Zauber, wie gesagt wird, ein Fauler sei. Dass diese Schönheit im Grunde abstoßend ist und die Menschen in dieser abstoßenden Schönheit gemein seien. Das Voralpenklima macht gemütskranke Menschen, die schon sehr früh dem Stumpfsinn anheimfallen und die mit der Zeit bösartig werden, sagte ich. Wer hier lebt, weiß das, wenn er ehrlich ist. Wer hierher kommt, sieht es nach kurzer Zeit. Und er muss, bevor es für ihn zu spät ist, wieder weggehen. Will er nicht werden wie diese stumpfsinnigen Bewohner, wie diese gemütskranken Salzburger, die mit ihrem Stumpfsinn alles abtöten, was noch nicht so ist wie sie selbst. Zuerst habe er gedacht, wie schön es sei, hier aufzuwachsen, aber schon 2, 3 Tage nach seiner Ankunft erschien es ihm als ein Albtraum, hier hereingeboren zu werden und aufzuwachsen, erwachsen werden zu müssen. Dieses Klima und diese Mauern töten die Sensibilität ab, sagte er. Die Burgenländer sind Sträflinge, sagt Irrsiegler. Ihr Heimatland ist eine Strafanstalt. Sie selbst reden sich ein, sie hätten eine recht schöne Heimat, aber in Wirklichkeit ist das Burgenland fad und hässlich. Im Winter ersticken die Burgenländer im Schnee und im Sommer werden sie von den Gelsen aufgefressen. Und im Frühling und im Herbst waten die Burgenländer nur in ihrem eigenen Schmutz. In ganz Europa gibt es kein ärmeres und kein schmutzigeres Land, so Irrsiegler. Die Wiener reden den Burgenländern immer ein, dass das Burgenland ein schönes Land sei, denn die Wiener sind in dem burgenländischen Schmutz und in dem burgenländischen Stumpfsinn, weil sie diesen burgenländischen Schmutz und diesen burgenländischen Stumpfsinn als romantisch empfinden, weil sie auf ihre wienerische Weise pervers sind, verliebt. Das Burgenland hat ja auch außer dem Herrn Haydn, wie Herr Reger sagt, nichts hervorgebracht, so Irrsiegler. Ich komme aus dem Burgenland. Heißt ja doch nichts anderes, als ich komme aus der Strafanstalt Österreichs oder aus dem Irrenhaus Österreichs, so Irrsiegler. Die Fahrt von Wien nach Chur dauerte 13 Stunden. Die österreichischen Züge sind verwahrlost. In den Speisewagen, wenn überhaupt einer mitgeführt wird, bekommt man das schlechteste Essen. Ich wollte ein Glas Mineralwasser vor mir, nach 20 Jahren wieder einmal die Verwirrungen des Zöglings Törles von Musil lesen, was mir nicht gelungen ist. Erzählungen ertrage ich nicht mehr. Lese eine Seite und bin unfähig weiterzulesen. Beschreibungen ertrage ich nicht mehr. Andererseits war es mir aber auch nicht möglich, mir mit Pascal die Zeit zu vertreiben. Die Pensée kannte ich alle auswendig und der Gefallen an Pascals Stil erschöpfte sich bald. So begnügte ich mich mit der Landschaftsbetrachtung. Die Städte machen, fährt man an ihnen vorbei, einen verkommenen Eindruck. Die Bauernhäuser sind alle ruiniert, indem ihre Besitzer die alten Fenster herausgerissen und neue geschmacklose Plastikfenster eingesetzt haben. Nicht mehr die Kirchtürme beherrschen die Landschaft, sondern die importierten Plastiksilos, die überdimensionierten Lagerhaustürme. Die Fahrt von Wien nach Linz ist eine Fahrt durch nichts als durch Geschmacklosigkeit. Von Linz bis Salzburg ist es nicht besser. Und die Tiroler Berge betrücken mich. Vorarlberg habe ich immer gehasst, genauso wie die Schweiz, in welcher der Stumpfsinn zu Hause ist, wie mein Vater immer gesagt hat. In diesem Punkt widersprach ich ihm nicht. Im Ö1-Hörspieltermin hörten Sie heute Thomas Bernhard für Boshafte. Auszüge aus Romanen und Erzählungen Thomas Bernhards, ausgewählt von Raimund Fellinger, gelesen von Peter Simonischek. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks, Redaktion Julika Tillmanns, Regie Burkhard Schmidt. Das Taschenbuch mit dem Titel Thomas Bernhard für Boshafte ist im Insel Verlag erschienen. Ein Hinweis noch auf unseren Kurzhörspielwettbewerb Track 5. Kommenden Montag um 19 Uhr werden online die von einer Jury nominierten 10 besten Produktionen präsentiert. Der Video-Livestream ist ab 19 Uhr sowohl auf der Webseite der Alten Schmiede unter www.alte-schmiede.at als auch auf der Ö1-Seite unter oe1.orf.at/track5 zu sehen. Die Produktionen sind im Ö1-Podcast nachhörbar und die Siegerstücke werden bei der Ö1-Hörspielgala am 26. Februar präsentiert. Nächsten Samstag präsentieren wir hier im Ö1-Hörspieltermin die von Ö1-Hörerinnen und Hörern nominierten 10 besten Hörspiele des Jahres 2020. Bis dahin, Ihr Kurt Reisnecker. Fünf